Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zurück zu den Lästerschwestern. Wir sind letzte Woche auf Platz 1 geschartet, deutschlandweit. Weltweit. Kanye West hat angerufen und hat gesagt, so Jungs, ich bin super begeistert. Mit einem englischen Akzent, ihr müsst euch jetzt dazu denken. I am super begeistert. Super begeistert. Und deswegen möchten wir uns bei euch bedanken. Gut, es war jetzt nicht ganz weltweit geschartet, aber bei iTunes sind wir tatsächlich auf den dritten Platz gekommen, wo wir beide nicht mit gerechnet hätten. Nur vor uns sind noch meine guten Freundinnen Ines Agnoli und Leila Lofeyer mit ihrem Sexvergnügen-Podcast. Den haben sie jetzt auch ganz neu wieder gestartet. Und normalerweise würden wir ihnen Props geben und sagen, die beiden, guckt doch da mal vorbei. Aber jetzt, wo wir Konkurrenten sind, müssen wir beide sagen, diese beiden Mädels töten Tiere. Und deswegen geht es heute hier auch um Sex. Genau, es geht heute um Sex. Robin, wie war denn dein erstes Mal? War sehr gut. Sehr gutes erstes Mal. Super, danke fürs Zuhören. auch mein erstes Mal war nicht so gut. Lassen wir das mit dem ersten Mal. Ich glaube, wir beide können besser lästern. Ja. Das fandet ihr letzte Woche auch gut. Und ich glaube, ihr fandet auch ganz gut, dass wir gar nicht so viel gelästert haben. Ja. Also der Name, wir haben viel Kritik für den Namen bekommen. Es gab einen Tweet, der meinte so, den höre ich mir gar nicht erst an, weil das die Welt braucht bessere Dinge als Leute, die noch mehr lästern. Hat er absolut recht. Da hat er wirklich recht. Also weil uns geht es natürlich nicht darum, nur zu lästern. Und das soll hier irgendwie die Maßgabe dafür sein, dass wir versuchen, Themen ja auf so breite Art und Weise anzugehen wie möglich. Und dann irgendwie auch einen moralischen Mittelweg zu finden, wo wir sagen so, das ist unsere Maßgabe, wie würden wir es machen, die anderen haben es falsch gemacht. Und wir haben tatsächlich letzte Woche überlegt, wie oft bringen wir das Ding jetzt? Diese Frage kam natürlich häufig. Wir hatten gesagt, finden wir denn eigentlich jede Woche Themen? Und das ist so witzig, wenn du dich im Internet irgendwie bewegst, kannst du dir sicher sein, dass all die Arschlöcher auf jeden Fall sich wie Arschlöcher verhalten. Und wir werden, die Themen werden uns nicht ausgeben. Diese Woche haben wir auch wieder ein paar. Ja, ich glaube, das größte Problem, was auf uns zukommt, ist, dass unsere Zeit nicht reicht. Nicht, dass es wird immer genug Zeug geben. Ja, wenn ihr uns gerne Themenvorschläge machen wollt, das haben wir ein paar bekommen, tut das gerne unter Hashtag Lästerschwestern. Bei Soundcloud haben wir auch ganz viele Kommentare bekommen. Ja. Aber bei Twitter könnt ihr uns auch schreiben. Ja, bei iTunes könnt ihr uns auch bewerten und dafür sorgen, dass wir noch höher in die Trends kommen. Genau, damit der Sexvergnügen-Podcast endlich weg ist und sie von uns quasi gefickt werden. Ha, und da haben wir schon den ersten Witz dieses Podcasts. Ja. Was sind denn heute so die Themen, Herr Blase? Ja, wir wollten erstmal so ein Update geben zu letzter Woche. Das eine war ja Waffelbande, da haben wir uns ein bisschen drüber lustig gemacht, dass das so ein nichtssagendes Ding war, obwohl wir Sturmwaffe sehr lieben, muss man hier nochmal sagen. Und dann kam raus jetzt, ja, es ist tatsächlich nichts. Also es war tatsächlich so ein groß aufgebauschtes Ding, was ganz groß in den Trends war, alle drüber geredet haben, stellt sich raus. Es war wirklich einfach nur ein Ankündigungsvideo dafür, dass er die Leute Waffelbande nennt und sein Icon auf dem Kanal ändert in ein Dreieck mit Strichen drin, also so ein bisschen unterbrochenes Dreieck, weil das für die Unterbrechung der Vergangenheit oder das Brechen mit der Vergangenheit steht. Irgendwie sowas. Also tut uns leid, wir haben drüber geredet, haben drüber gelästert. Es war tatsächlich einfach nur die Ankündigung eines neuen Icons. Also es war keine, ich glaube, es war auch keine Werbeagentur dahinter. Er hatte das nochmal erwähnt. Ich glaube, das war so ein Ding, was er mit einem Kumpel zusammen gemacht hat. Dafür war es tatsächlich sehr gut produziert. Aber ja, man kann Dinge auch ein bisschen heißer kochen, als sie dann letztlich gegessen werden. Da habe ich meinen eigenen Spruch gerade nicht verstanden. Ist aber auch egal. Es gab letzte Woche ja den anderen großen Aufreger, Logan Paul, wo ich gehört hatte, wir hätten die ganze Zeit Paul Logan gesagt, aber haben wir gar nicht. Nö. Ich habe nochmal gehört, wir haben Logan Paul gesagt. Und das ging diese Woche tatsächlich noch ein bisschen weiter. Also Logan Paul ist wohl zwischenzeitlich jetzt sogar verschwunden, habe ich irgendwie gehört. Ja, in Japan ist wohl angeblich, das weiß man aber natürlich nicht, ob das jetzt so ganz stimmt. Ich glaube, die einzige Quelle, die ich dafür gefunden habe, war die Sun. Und das ist jetzt auch nicht die Bild-Zeitung Englands. Aber ich habe gehört, genau, Logan Paul ist quasi untergetaucht, weil die Polizei in Japan nach ihm nicht fahndet, aber nach ihm sucht, dass er quasi ein Statement auch zu diesem Selbstmord oder generell zu seinem Verhalten in Japan abgibt, weil nachdem dieses ganze Ding viral gegangen ist, meinte er ja, ich möchte auch irgendwie Japan respektieren und die Kultur respektieren. Und dann haben sie immer so ein paar von diesen Vlogs ausgegraben, die natürlich vorher nur seine Fans geguckt hatten. Und da stellt sich dann raus, ja shit, er hat sich in Japan halt die ganze Zeit völlig unsensibel gegenüber den Japanern, deren Kultur und eigentlich generell der Menschheit gegenüber verhalten. Und dieses Suizidvideo war eigentlich nur die Spitze des Eisbergs sozusagen. Hast du das Video gesehen? Das ist ja dann auf Twitter rumgegangen und da sieht man, wie er unter anderem in den Laden rennt, dann sich so ein japanisches Kimono und einen Hut holt und dann brüllend durch diese Stadt läuft. Mit Pokebällen abwirft und so. Oder in einem Koi-Karpfenteich mit einem Stock herumstochert und diese Koi-Karpfen mit dem Stock piekt, wo ich dachte, was bist du für ein ätzendes Schwein, diese Fische da zu quälen. Ich war ja letztes Jahr selber da und habe deswegen gesehen, was das auch für eine Kultur ist, was das für ein Volk ist. Und das ist eines der, also ich glaube, ich habe das noch nie erlebt, dass ich in eine U-Bahn gestiegen bin. Hier in Berlin, ja, musst du wirklich Angst haben, dass du erschossen wirst per U-Bahn-Drive-By. Ist ein bisschen überspitzt, aber die Leute sind schon sehr unfreundlich zum Teil. Mhm. Ne? Die Tür geht auf, die Leute kommen dir entgegen, beziehungsweise andersrum. Hallo, du sollst sie aussteigen lassen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe das nämlich häufig. Und es sind häufig. Was fällt denen an? Ich will da rein! Ich habe mich versprochen. Und da ist es wirklich so, jeder nimmt auf jeden Rücksicht. In den U-Bahnen ist es wahnsinnig sauber, es ist wahnsinnig ruhig. Jeder ist, guckt aber auch so auf den Boden. Es ist ein sehr, sehr respektvolles Miteinander, aber auch so ein unterdrücktes Ding. Ne? Also da ganz viele Gefühle schwelen da unter der Oberfläche, weswegen da ja auch so große Selbstmordraten sind, weil keiner sich so richtig ausdrücken kann. Ja, und auch die Pornos, um auf unser Sexvergnügen-Konkurrenz zurückzukommen. Ja. Die Pornos in Japan, nicht dass ich habe die mal aus Research-Zwecken, einfach nur für diesen Podcast geguckt. Und auch da gibt es ein gewisses Fetisch in Japan, das, glaube ich, auch sehr darauf zurückzuführen ist, dass eben da ist einfach viel Unterdrückung in der Kultur. Es gab in Akihabara so einen großen Laden, wo sie Animes und Mangas angeboten haben. Und das Ding hatte 8 Stockwerke oder so. Und mit jedem Stockwerk, wo du höher kamst, wurden die Mädels darauf jünger, unbekleideter, die Brüste größer, aber auch die Männer, die da standen, älter. Ja, und oben im obersten Stockwerk, wo dann wirklich alle möglichen Penisse in irgendwelchen Öffnungen verschwanden, von 11-Jährigen gefühlt in diesen kleinen Comics, standen dann die Männer mit ihren Aktenkoffern und den Nadelstreifenanzügen, die offenbar direkt aus den Büros kamen, um da dann in den Läden zu stehen. Und ich dachte, ja, krass, also das ist hier alles Teil des Ganzen, aber das muss man irgendwie respektieren, es ist halt eine andere Kultur. Und dann rennt man da nicht wie so ein Vollhonk durch die Gegend und schreit die an. Und die Polizei hat ihn in diesem Video, hat Logan Paul mehrfach angehalten, um ihn zurechtzuweisen, weil er gerade auf offenen Plätzen, wir sind da mal über so einen Markt gegangen, wie ruhig das da ist. Ja, und dann musst du dir so einen Spinner aus Amerika vorstellen, so einen Schreihals. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass der das so macht. Ja, es ist ja nicht so, dass Logan Paul alle überrascht hätte, dass er ein Vollidiot ist. Sondern das ist so seine Masche. Und das ist eine gute Überleitung zu dem Punkt, zu dem wir eigentlich kommen wollten. Wir wollen jetzt nicht nochmal über Logan Paul reden. Wir würden aber gerne nochmal über YouTube reden und wie sie mit diesem Thema oder generell mit diesen Themen allgemein, wenn YouTuber Scheiße bauen, umgehen. Sie haben nämlich eine Entschuldigung veröffentlicht. Die hatten erst, als das ganze Ding so ein bisschen von den Medien noch aufgegriffen wurde, ein Statement rausgegeben, das einfach völlig nichtssagend war. Einfach so ein Standard-Statement. Ja, wir finden Selbstmord ist ganz schlimm und außerdem arbeiten wir mit unterschiedlichen Hilfezentren da in der ganzen Welt zusammen, die irgendwie bei Selbstmord und Suizidgedanken und so weiter helfen. Ist ja auch sehr gut, dass sie das tun, aber hat halt mit dem Thema Logan Paul überhaupt nichts zu tun, dieses Statement. Und jetzt haben sie mehr als eine Woche später tatsächlich ein Statement rausgebracht. Und in diesem Statement entschuldigen sie sich dafür, dass sie so leise waren in diesem ganzen Prozess, dass sie nicht kommuniziert haben. Was sie aber, also das ist eigentlich ein Standardstatement, das könnten sie eigentlich bei jedem Fall raushauen. YouTube, also sei es YouTube Heroes, sei es die Entmonetarisierung, sei es Umänderungen an der Seite oder im Algorithmus. YouTube redet ja nie mit seinen Creatern. Ja. Sie haben sich jetzt entschuldigt, dass es im Fall von Logan Paul auch so passiert ist und haben gesagt, sie prüfen jetzt weiter, ob es irgendwelche Konsequenzen gibt und werden uns da irgendwie informieren. Und sie hätten ja auch sofort gehandelt. Wir prüfen mal weiter. Ist so wirklich das, ich guck mal, ob ich mich melde. Mhm. Oder wir versuchen uns bei Ihnen zurückzumelden nach einer Bewerbung. Oder das Date war ganz nett. Vielleicht sehen wir uns ja noch mal. Ne? Das ist so die Aussage, wo du weißt, so da passiert jetzt im Hintergrund gar nichts. Ein bisschen so, als würde man Nerdscope einstellen und den Leuten sagen, wir prüfen mal, ob es weitergeht. Aber ich glaube, dass die krasse Sache daran halt eben für viele war, dass, also erstmal gab es ganz viele, die auf YouTube gesagt haben oder auch auf Twitter gesagt haben, wow, das haben wir ja schon ewig nicht mehr erlebt. Ich glaube, die letzte Entschuldigung, die ich in dem Maße irgendwie von YouTube mitbekommen habe, liegt Jahre zurück und war, glaube ich, auch im Zuge der Demonetarisierung. Aber es gab auch die negativen Stimmen. Philipp DeFranco hat zum Beispiel ein Video dazu gemacht, wo er gesagt hat, so, weil sie sagen an einer Stelle, wir haben ja sofort reagiert, aber wir müssen da noch besser werden. Ne? Und er sagt, Moment mal, wo habt ihr denn reagiert? Gar nichts habt ihr gemacht. Ihr habt das Ding erstmal in die Top-Trends laufen lassen. Und erst als Logan Paul selbst sein Video aufgrund der Kritik offline genommen hat, ist dieses Video verschwunden. Ja. Ne? Und das ist halt das Ding, wo man... Ich persönlich finde das ja immer mega affig, so, weil ich halt glaube, dass sie auf der einen Seite damit so das Minimum an Soll erfüllen, nämlich ein bisschen PR-Arbeit zu machen, was sie ja sonst eigentlich normalerweise gar nicht machen, aber sich dann auch wieder den einfachen Weg nehmen. Statt einfach zu sagen, ey, Logan Paul wird jetzt halt einfach mal gesperrt. Ja, so wie es auf Twitter wird ein Tanzverbot oder auch eine Titanic wird eine Woche gesperrt, aber ein Logan Paul macht da halt einfach weiter. Und witzigerweise gab es jetzt einen Fall, der auf Reddit irgendwie bekannt geworden ist, der leider gar nicht so hochgekocht ist, wie er sollte. Denn es hat Amerika noch ein anderer YouTuber diesen Fall aufgegriffen, hat von Logan Pauls Video quasi eine Parodie gedreht, wo er eine Fake-Leiche in den Wald gelegt hat, einer seiner Kumpels mit Blut beschmiert hat, also mit Fake-Blut, und das Ganze dann durchgeactet hat, um quasi Logan Paul vorzuführen. Mhm. Das ist, muss ich dazu sagen, auch nicht die Art und Weise, wie man damit umgehen sollte. Weil ich habe da oft bei solchen Leuten das Gefühl, dass sie dann dieses Ding einfach nur ausnutzen. Also ob du dich jetzt als YouTuber hinstellst oder eben auch als anderer YouTuber und auf dem Hype mitreiten möchtest oder eben eine Parodie dazu machst, der Unterschied ist nicht allzu groß. Es sei denn, deine Parodie hat tatsächlich einen Ansatz. Also wenn eine Parodie oder eine Satire auch immer noch was mitgibt, eine Moral von der Geschichte, finde ich das gut. Aber das ist, ob das in dem Fall der Fall ist, kann ich nicht sagen, denn das Video ist schon gestrikt worden. Also der Kanal hat richtig einen Strike von YouTube bekommen. Das Video ist offline genommen worden. Und bei Strikes ist es so, wenn drei davon auf dem Kanal passieren, wird das ganze Ding gelöscht. Also der gesamte Kanal. Das ist also die härteste Strafe, die YouTube mit hat vor der Kanallöschung. Wo ich dann denke, es geht ja doch. Warum geht das bei dem sofort? Aber bei Logan Paul gibt es hinterher nicht mal eine Abmahnung. Also ja, weil der wahrscheinlich um einiges weniger an Klicks mitbringt. Natürlich. Und das ist die große Krux. Und das ist halt so das Ding, weshalb man solche Entschuldigungen von YouTube kann ich nicht ernst nehmen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die bei YouTube arbeiten. Ich kenne auch Leute, die früher bei YouTube gearbeitet haben und inzwischen andere Dinge tun. Also eine ganze Menge an Leuten, die man so in seiner Karriere als YouTuber kennenlernt. Und das sind alles so nette, super Leute, die nach meiner Einschätzung auch alle unsere Meinung oder auch die Meinung der Community und von ganz Deutschland eigentlich teilen würden zu so einem Thema. Aber von oben bei YouTube, bei Alphabet, bei Google, keine Ahnung, irgendwo jemand sitzt, der der Meinung ist, wir müssen komplett hands-off hier sein, wir dürfen eigentlich in keiner Weise in diese Plattform eingreifen. Ich verstehe auch so ein bisschen die Angst, ich habe mit YouTube da öfter schon mal drüber geredet, dass YouTube halt so ein bisschen die Angst hat, dass wenn sie anfangen, zu sehr einzugreifen und das eben von Menschenhand entschieden wird und nicht von Algorithmusseite, was passiert mit Strikes, was passiert mit Inhalten, die auf der Trendseite landen, wie werden Kanäle gefördert etc., dass das dafür sorgen könnte, dass sie eben in manchen Ländern, so wie auch in Deutschland, als Sender eingestuft werden, als Fernsehsender und dann eben solche Sachen wie Rundfunklizenz, USK und diese ganzen Sachen, die jetzt bei Twitch mit den ganzen Streamern passiert sind, auch als YouTube als Plattform insgesamt auf sie zukommen könnten und sie sich dann halt irgendwie auf eine andere Art und Weise rechtfertigen müssen als bisher. Davor ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ein Teil des Ganzen. Auf der anderen Seite muss ich einfach sagen, YouTuber, die Leute, die diese ganzen Videos machen, die sind der Großteil des Geschäfts, die diese Plattform macht. Und dafür ist die Kommunikation und der Umgang mit diesen Creatern unter aller Sau. Ja. Also man muss dazu sagen, natürlich ist YouTube neben Twitch so vielleicht auch die einzige Plattform, die tatsächlich Creator auch an den Einnahmen teilhaben lässt. Aber ich glaube, dass das auch eines der Gründe ist, warum sie als Plattform jetzt so langfristig so erfolgreich sein konnten. Und das heißt, auf der einen Seite kann ich auch verstehen, dass man sagt, ja, die schulden euch doch nichts, seid doch froh. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, du hast auch irgendwann eine gewisse Verantwortung, wenn du den Leuten sozusagen die Möglichkeit gibst, ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen. Es ist ja im Grunde ein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Ja, das habe ich auch. Das Argument haben wir, glaube ich, auch schon mal in unserem Video gebracht, als wir über YouTube geredet haben. Da haben ganz viele drunter geschrieben, ja, das ist es doch nicht, weil ihr habt doch keinen Arbeitsvertrag. Und das stimmt auch. Das Verhältnis ist natürlich rein gesetzlich, rein rechtlich, absolut völlig, die können machen, was sie wollen, machen sie ja deswegen auch, weil es eben auf rechtlicher Basis haben sie absolut jedes Recht dazu. Ich finde nur auf moralischer Basis und auch so ein bisschen zukunftsorientiert gedacht, finde ich ihr Verhalten völlig dumm. Ja, Weil du ja im Grunde, wenn du in einer normalen Firma als Chef bist, du auch nicht unbedingt verpflichtet, mit deinen Untergebenen zu reden. Es gibt ja dafür eben den Arbeitsvertrag. Den haben wir jetzt in dem Fall nicht unbedingt. Es gibt zwar die YouTube-Regularien. Witzigerweise hält sich YouTube an diese Regularien selbst noch am Ja. wenigsten. Ne? Kanäle wie der von Katja Krasavice, so hatte ich es in meiner Bestandsaufnahme ja schon gesagt, dürfte es nicht geben nach diesen YouTube-Regularien, weil du. Nicht nur sind solche sexuell anstößigen Inhalte nicht erlaubt, sondern auch Thumbnails und Titel, die irreführend sind. Und das ist im Grunde, das trifft auf ganz YouTube Sind wir Deutschland zu. alle, Das ist, ja, auch wir. ich nicht unbedingt, muss ich dazu sagen. Also ich habe das ja auf meinem Kanal vor langer Zeit aufgehört oder vor langer sind 2 Jahre jetzt mittlerweile, aber auf Dr. Freud sicherlich, aber auf Behind jetzt eher nicht. Und du bist ja auch auf deinem Kanal jetzt in so einem moderaten Mittelweg. Zumindest, dass du nicht irgendwelche Dinge versprichst, die im Video dann nicht. Ja gut, ja, ich glaube, das ist generell so ein Thema, da kann man auch sicherlich in einer eigenen Folge mal drüber reden. Ich finde das mal ganz spannend, dieses Thema Clickbait, Thumbnails, wo ist da die Grenze, so wie, also ist es, aber Ja, das wollte ich ist sowieso auch schon mal machen, ne? ein Also, anderes weil Fass. ganz häufig wird Clickbait auch verwechselt. Ganz viele Ja. sagen, ey, das ist jetzt Clickbait. Und Clickbait muss A, nicht immer was Schlechtes sein, weil jemanden dazu zu bewegen, zu klicken, ist erstmal nichts Schlechtes. Wenn danach aber eine Lüge aufgedeckt wird, also wenn du dann nämlich jemanden dazu bewegt hast zu klicken und ihm dann nicht gibst, was er möglicherweise erwartet, das ist dann der negative Fall von Clickbait. Aber wie gesagt, machen wir dieses Fass nicht auf. Ich sehe das ganz genauso, dass YouTube da für mich zu oft in die Tonne greift. Was man vielleicht noch mal kurz aufgreifen könnte, wäre die Frage, was kann denn da jetzt kommen? Ne, weil es natürlich auch ein paar Leute gab, die jetzt gesagt haben, Moment mal, wenn ihr euch jetzt hinsetzt und überlegt oder ihr prüft, was könnt ihr dagegen künftig machen? Wird das noch mehr Algorithmen bedeuten, die Ja. dann alle Leute, alle Videos, wo Logan im Titel steht, rausfiltern? Dann gibt es keine Videos mehr vom letzten Wolverine-Film oder was? Was machen wir dann? Also, das ist das, was mir super viel Angst macht, weil in diesem Statement von YouTube steht am Ende drin, nicht wir prüfen, wie wir gegen Logan Paul vorgehen, sondern wir prüfen, wie wir dafür sorgen können, dass sowas in Zukunft auf der Plattform nicht nochmal Ja. passiert. Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass wir wahrscheinlich in Zukunft sowas sehen werden, wie eben bei YouTube Heroes und auch bei diesem ganzen Demonetarisierungszeug, dass eben die Plattform noch mehr in die Richtung getrimmt wird, dass Inhalte erstmal abbestraft werden. Das gleiche, was jetzt auf Twitter mit dem NetzDG ja auch passiert. Also erstmal bestrafen und dann 3, 4, 5 Tage später, wenn das nächste Mal irgendein Mitarbeiter in Bangladesch wieder Zeit hat, seine Clickfarm da aufzumachen und die 7000 deutschen Videos anzugucken, dann entscheiden, ach ja, ist ja irgendwie doch legal, schalten wir wieder frei, aber du hast eine Woche an Klicks und eine Woche an Einnahmen verloren und das straft dann wieder alle Leute ab, die vielleicht, also beim letzten Mal hat es die ganzen News-Kanäle getroffen, dieses Mal trifft es dann vielleicht die ganzen Prank-Kanäle. Da kann man jetzt nicht um, also gibt es einige, die sagen, ja, das ist mir doch egal, die sind sowieso alle scheiße, aber es ist trotzdem nicht okay. Also es ist nicht okay, dass du einfach, nur weil du jetzt in Zukunft irgendwie, keine Ahnung, sagst, ja, wir haben hier irgendwie Weil einen Block gemacht oder was sie auch die immer. schlechte PR nicht wollen, schlagen sie halt aus. Es ist ja jetzt schon so, dass die meisten YouTuber von ihren Klicks nicht leben können. Wir beide zum Beispiel können davon nicht leben. Und ich kriege immer wieder so Kommentare, das hatte ich letzte Woche gesehen auf Facebook, nachdem ich jetzt mit Olli für App gecheckt auf Dr. Freud oder auf Dr. Freud haben wir generell relativ viel Werbung gemacht, auch für meinen Geschmack zu viel Werbung zum Teil. Aber auf meinem Kanal habe ich ja gar keine dieses Jahr, glaube ich, gemacht. So. Und da sagten dann Leute, ja, es ist ja hier auch der pure Ausverkauf mittlerweile bei dir, David, wo ich dann sage, so Leute, muss man immer wieder sagen, diese ganzen Maßnahmen von YouTube führen halt eben dazu, dass man nicht mehr mitverdient. Ich habe letzte Woche tatsächlich das erste Mal auch ein Video von mir demonetarisiert bekommen gehabt. Also jetzt mal abgesehen von denen, wo ich halt sage, ey, ich benutze jetzt Musik. Weil ich will sie einfach nutzen, weil sie passt da drauf und scheiß ich drauf jetzt. Die werden von mir sowieso demonetarisiert, aber ich glaube, es war die besten Spiele aller Zeiten, die besten Spiele des Jahres 2017, wurde direkt demonetarisiert. Und mir war nicht klar, weshalb. So, ich glaube, ich sage im Video einmal, das war bei den Soundtracks, da sage ich einmal, wer diesen Soundtrack nicht liebt, der ist entweder tot oder tot. Das ist das einzig Anstößige, was ich im Video sage. Ich kann mir nicht erklären, woher das sonst gekommen ist, aber mir war es auch zu viel, dann auf den Revision-Button zu drücken, weil ich mir dachte, so, nee, bis das jetzt durch die Revision gegangen ist, ist das eine Woche durch und dann mache ich ja, ich habe, der vorher eh kein Geld mit Klicks macht, macht dann noch weniger. Und da ist dann oftmals, da würde ich mir dann halt auch bei Leuten, die dann kommentieren, wünschen, dass sie verstehen, dass man sowas, wie wir es bei Dr. Freud gemacht haben, gar nicht mehr anders machen kann. Sonst gibt es halt eben einfach keine Videos. Naja. Ne, die Leute sagen, es gibt viele, die sagen, dann such dir doch einen Job, mach ich. Ja, naja. Kann ich morgen wieder machen und habe ich auch gar kein Problem damit. Ich habe natürlich für mich jetzt in den letzten 4 Jahren war es für mich einfach mal, mich auszuprobieren. Ich habe davor 15 Jahre gearbeitet und jetzt 4 Jahre einfach gedacht, probierst du doch das mal. Und ich kann jederzeit wieder was anderes anfangen, aber dann gibt es halt einfach keine Videos mehr. Ja. Ja, und dann müsst ihr leider weiter einfach den Scheiß gucken von denen, die 1 Million Klicks machen und das sind die meistens die Idioten. Ja, das also du meinst gerade, es gab für deinen Geschmack zu viel Werbung. Also das Ding ist, also ich finde immer, eigentlich ist jede Werbung für mich zu viel. Weil am liebsten würde ich als Content-Creator einfach nur Content machen können und davon leben, dass andere Leute sagen, ja, das ist mir wert, dafür Geld auszugeben. Das geht ja durch Patreon zum Beispiel. Durch Patreon geht das zum Beispiel. Und das haben wir bei Dr. Freud ja zum Beispiel auch versucht. Und das Problem ist, bei Dr. Freud waren wir halt 5 Leute, plus noch Jan, der für uns ja noch geschnitten hat, plus eben die ganzen Sachen jetzt gerade bei Nerdscope, die ja noch ein bisschen mehr Aufwand gebraucht haben und ein eigenes Studio gebraucht haben, etc., die halt so hohe Kosten verursachen, dass du es dann gar nicht mehr anders machen kannst. Und bei Patreon haben sich halt super geil über 800 Leute bereit erklärt, dafür Geld zu geben. Und ich bin diesen 800 Leuten auch super dankbar. Nur 800 von 750.000 Abonnenten haben gesagt, ich bin bereit, da mal 1 Euro im Monat für auszugeben, dass ich diesen Content bekomme. Muss man dazu sagen, es haben sich auch ganz viele gemeldet, die meinten, hey, ich habe keine Kreditkarte, meine Eltern erlauben mir das nicht, ich bin zu jung, was auch immer, das kommt natürlich dazu. Ja, ja. Also sind es weit über 800, die es wollten. Aber trotzdem, sagen wir mal, es waren 3-mal so viele Leute, die auch wollten und es dann aber irgendwie nicht geschafft haben oder nicht durften, weil sie zu jung sind, ist es trotzdem immer noch ein Prozentteil von diesen Abonnenten und auch Zuschauern, die wir da jede Woche hatten. Und deswegen, also es gibt Kanäle, die können das, kurz gesagt zum Beispiel oder so, haben uns übrigens auch einen Shoutout gegeben für diesen Podcast. Vielen Dank. Krass, dafür. Also da haben wir wirklich beide gestaunt. Danke dafür. Ja, Philipp, vielen Dank. Die schaffen das tatsächlich, aber ich glaube, selbst bei denen, die haben immer noch wieder Kooperation. Aber das ist halt auch, ne, das ist ja nochmal 1000-mal aufwendiger als alles, was wir je gemacht haben. Animation ist das Aufwendigste, was du machen kannst. Ich glaube, die haben auch deswegen zusätzlich dazu auch noch immer noch irgendwelche Kooperationen dann halt mit Stiftungen und so. Es gibt so ein paar Kanäle, die können sich das über Patreon leisten. Ich glaube, Philipp DeFranco tatsächlich auch. Also der ist mit seinem Patreon auch ganz gut dabei. Aber auch da macht es auch, das ist ja dann ein Business. Ne? Da macht es dann Sinn, ab und zu immer noch einen Sponsor dabei zu haben, damit du halt auch wachsen kannst und damit du das Geld immer irgendwie reinvestieren kannst in vielleicht einen weiteren Mitarbeiter und um mehr Content zu erstellen. Auch da, also quasi, wenn du einfach nur dein absolutes Minimum gedeckt hast als Unternehmen, reicht das ja auch irgendwie nicht, um auf Dauer zu sagen, mit dem Markt mit weiter existieren zu können. Du musst trotzdem irgendwie weiter wachsen. Und auch da, also deswegen ist es ist ein super schwieriges Thema. Und, ich bin tatsächlich sehr gespannt, also ob es jetzt wirklich so kommt, dass sie der nächst schlimmere Punkt wäre, das ist halt wirklich eine, dass sie das versuchen, mit noch schlimmeren Algorithmen so festzulegen, dass sie Videoinhalte vorher prüfen wollen oder dass du, weil sie dann ja in dein Content eingreifen, im Zweifelsfall. Ne? Das wird sich zeigen, ich bin gespannt. Man hätte es halt, wie gesagt, lösen können, indem man sagt, Long Paul, du bist gesperrt oder wir schmeißen dich raus, aber nein, der bringt halt einfach zu viel Geld. Und stattdessen müssen alle anderen YouTuber da jetzt dann dran glauben, im Zweifelsfall, wir gucken mal. Ja. Wir, würde ich sagen, kommen zu einem anderen Thema. Wir haben diese Woche nämlich tatsächlich ein paar andere noch reinbekommen. Ein anderes fand auf Twitter auch statt. Also überall ist das gerade Thema, aber hast du die H&M-Debatte mitbekommen? Ja, also ich hab sie nicht verfolgt, aber ich habe mitbekommen, was passiert ist. Ja. Und zwar, ich erzähle jetzt einfach meine Sicht der Dinge, nachdem ich eine Überschrift gelesen habe. Ist immer ganz gut, wenn du liest immer nur die Überschrift und dann bist du völlig informiert. Ja. Und zwar habe ich gesehen, H&M hat ein Produkt released, oder es ist zumindest erst jetzt entdeckt worden, ich weiß es nicht, ein Pulli, auf dem irgendwie draufsteht, der größte Affe im Dschungel oder sowas. Und das Model war schwarz. Ja, ein kleiner schwarzer Junge. Ja. Ja. Und ich glaube, dass es ein Junge war erstmal ein Thema. Ein anderes Thema war, dass in dieser Gruppe von Pullis gab es, wenn du den nächsten Pulli angeklickt hast, war das ein weißer Junge, der aber einen Pullover hat, wo so ein Löwe drauf ist und dann steht drunter Survival Expert. Ja, das heißt also, die Leute, die dann sich da wirklich bestätigt in ihren Rassismusvorwürfen gesehen haben, haben direkt gesehen, aha, der kleine schwarze Junge ist also ein Affe, aber der weiße Junge, der ist ein Survival-Expert. Ja, da wird der Junge zu einem Tier gemacht, der schwarze Junge, und der weiße Junge wird zu einem Menschen gemacht. Mhm. So. Und das kochte wahnsinnig hoch. Und es ist sehr, sehr interessant zu sehen, dass sowohl auf Twitter auch wirklich kluge Leute zum Teil sehr unterschiedlicher Meinung sind, aber auch bei den klassischen Medien. Also zum Beispiel Die Welt, Die Zeit oder auch Spiegel haben sehr unterschiedliche Meinungen dazu, wie sie das denn jetzt finden. Ich persönlich bin auf der Seite, die sagt so, ich finde das ganz, ganz abstrus, wie das hochgekocht wird. Ja, ich habe mich noch ein Fun Fact, ich weiß nicht, ob du das weißt. Oh, Fun Fact. Die H&M-Aktie, ja. H&M-Aktie, so tief wie nie ist, gefallen. Ist auf einen Tiefstand von vor 9 Jahren gefallen, wegen einem Modelbild. Also ich glaube, um es klar zu sagen, ich glaube, wenn man absichtlich nachweisen kann, dass da wirklich jemand aus rassistischer Motivation diesen Jungen diesen Pulli gesteckt hat, ist das absolut gerechtfertigt. Wie wahrscheinlich ist das, Robin? Ja, wie wahrscheinlich ist es, dass in einem Meeting wie wahrscheinlich ist es, dass in diesem ganzen Konzern auf allen Ebenen irgendjemand absegnet, was für ein Model in welchen Pulli gesteckt wird? Ja. Also sagen wir es mal so, das ist durch die, ne, es hat ja immer so Revisionsschleifen in so einer Firma, ne? Und dass es da nicht jemand gesagt hat, so, könnte anstößig sein. Weil ich sage auch, das ist nicht die, also ich wäre wahrscheinlich auch vorsichtiger gewesen. Oder sagen wir mal anders, ich bin vielleicht der Unvorsichtigste, also ich dürfte sowieso niemanden als PR-Manager oder so einstellen, aber weil da brauchst du ja niemanden, der die Wahrheit oder so sagt. Aber in dem Fall habe ich schon gedacht, so, da hätte man schon mal drauf kommen können. Auf der anderen Seite finde ich aber, und das ist so ein Thema, diese Assoziationsschleife. Viele haben ja gesagt, diese Assoziation zwischen dem Wort Affe und Schwarzen, die ist doch uralt, wie kann man denn? Und jetzt würde man das wieder befeuern. Und da bin ich auf der Seite der Gegner, die sagen so, nein, diese Assoziationskette, die macht ihr wieder neu auf. Weil auch Assoziationen kann man ja trennen. Und wenn man immer wieder anfängt und wie so ein Bullterrier ausschlägt, sobald man sowas mitbekommt, dann wird diese Konnotation, diese negative, immer wieder aufgefrischt. Denn ich habe das Ding gesehen und habe mir gar nichts bei gedacht. Ich habe das Ding gesehen und dachte so, okay, was ist da jetzt der Aufreger? Und erst als ich den Aufreger mir konkret bei vielen Kommentaren und so durchgelesen habe und auch die Pro- und Kontrastimmen, merkte ich so, aha, okay, das kann der Aufreger sein. Das muss man aber wirklich suchen. Also man muss es sehen, man muss es suchen. Und wer diese Konnotation nicht von sich aus aufmacht und sagt so, oh, Affe, Schwarzer, alles klar, da sind Rassisten, da ist für mich dann, das ist für mich irgendwie dann ganz klar, dass man den Aufreger finden möchte und Aufreger finden kann, aber dass nicht jeder ihn findet. Also ich bin eine andere Meinung. Also ich finde, dass, Moment. Was? Ja, es ist ein erstes Mal in diesem Podcast, wir sind nicht der gleichen Meinung. Also ich finde, dass es auf jeden Fall unsensibel ist, das zu tun. Mhm. Ich finde auch. Sag ich ja auch. Ja, ja, aber ich finde auch, dass die Leute, also sowohl in dem Fotoshooting, das Model, die Mutter dieses Models, alle Leute, die in diesem ganzen Prozess involviert waren, bis dieses Foto auf dieser Website gelandet ist, alle mal hätten nachdenken können. Ist auch nicht das erste Mal, dass sowas mit Models passiert ist. Ich habe das schon in den USA, gab es auch schon öfter Fälle, wo irgendwie solche Dinge passiert sind. Wer waren das? Ich glaube, irgendein anderes Modeunternehmen hatte doch letztes Jahr oder vorletztes Jahr einen gestreiften Pulli, schwarz-weiß. Ja, als Gefängnisinsasse, ja, genau. Mit gelben Sternen rausnehmen müssen, weil es wie eine Jugendkluft aussah. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Fälle, gerade aus den USA, wo Leute sich über sowas aufgeregt haben, gerade bei der Auswahl von Models und Kleidung. Ich muss dazu auch sagen, dass sowas auch sehr oft nachträglich per Photoshop nachbearbeitet wird. Ne? Dieser Pullover, den der Junge da trägt, hat er möglicherweise gar nicht beim Shooting getragen. Das ist nicht unüblich, dass den Models andere Klamotten angezogen werden hinterher. Weil die Farbe bzw. die Aufschrift des Pullovers auszutauschen, ist per Photoshop ja ganz ein übliches Prozedere. Und gar nicht so schwer. Ob das in dem Fall der Fall war, kann ich nicht sagen. Aber genau. Also was ich sagen wollte, ist, also ich glaube, die Assoziation ist auf jeden Fall da. Und zu sagen, dass Leute sich darüber aufregen, diese Assoziation nur aufmachen, finde ich ein bisschen schwierig, weil ich glaube, das worüber sich Leute aufregen, ist ja nicht, glaube ich, wie unsensibel das war. Weil das ist ein Fehler, das passiert mal. Ich glaube, die Angst ist eher, das könnte bewusst rassistisch motiviert sein. Und wenn dem so ist, dann finde ich, ist der Aufreger tatsächlich gerechtfertigt. Ich glaube aber, und das ist das, was mich so irritiert hat, ist zu sagen, dieses ganze Unternehmen H&M verliert jetzt quasi am Aktienkurs und so weiter so unendlich viel an Marktwert, weil irgendein Typ, der diese Website managt, dieses Foto vorher nicht gecheckt hat. Oder das heißt einfach nur, dass auf irgendeiner dieser Ebene, die wahrscheinlich echt nicht hoch ist in dem Unternehmen, der Typ vom Fotografen bis zum Typen, der diese Fotos für diese Website einstellt, ja, das sind wahrscheinlich 4, 5 Leute, die da in diesem Prozess involviert sind. Von denen sind entweder alle oder einer ein krasser Rassist. Und das lässt das ganze Unternehmen scheiße dastehen. Aber glaubst ein bisschen du das wirklich so? Also weil, ich denke mir, du bist ja dann so an so einem Punkt. Klar, manchmal denkt man nicht nach. Ne? Und manchmal gerade so, wenn du, vielleicht hast du auch eine persönliche Agenda, vielleicht ist es auch ein Typ, der H&M hasst und demnächst gefeuert wird, man weiß es immer nicht. Ne? Und es ist auch Quatsch zu glauben, dass die Entscheidung über ein Foto auf der Webseite bis in die höchste Führungsetage hochgeht. Klar, da sitzt nicht der, ich weiß gar nicht wie, nicht Kloppenburg ist es ja nicht, wie heißt was ist H&M eigentlich, die Abkürzung dafür? Herr H&M, sagen wir es mal so, steht nicht da und sagt so, Moment, warum können wir das nicht mit einem kleinen Negerkind machen? Die müssen wir jetzt da hinstellen. Sondern es ist, irgendwo drin gibt es dann ganz unten irgendwelche Entscheidungen. Und da wird es wohl dann irgendwo gehabert haben. Aber auch da kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Meeting gab, wo einer sagt, so Leute, was machen wir jetzt? Wir brauchen einen schwarzen und einen weißen, die stecken wir in folgende Pullover. Das kann nur cool enden. Niemand denkt sowas. So, deswegen finde ich also ich glaube schon eher weniger, dass es so ist, wie du sagst, dass die Leute das Gefühl haben, das ist bewusst rassistisch motiviert. Das kann niemand, das kann niemand glauben. Niemand. Also das finde ich abstrus, so, weil das müsste eine Kette von Menschen gewesen sein. Ich weiß natürlich nicht, es kann natürlich mehrere menschliche Fehler gegeben sein, dass es irgendwie kein Vier-Augen-Prinzip gab, dass halt bis auf den Fotografen, der vielleicht ein Rassist ist, niemand mehr drauf geguckt hat. Und dass der Typ, der die Webseite erstellt, doof ist oder diese Assoziation eben nicht hatte oder blind. Ja, das, man weiß es nicht. Aber das ist Quatsch für mich, dass da Leute glauben. Sondern ich glaube eher, dass die typische Shitstorm-Mentalität wieder einschlägt und die Leute zum Teil nicht mal mehr wissen, warum sie sich jetzt mit aufregen. Also ich glaube, dass das tatsächlich der Stichpunkt ist und warum wir auch so viele unterschiedliche Meinungen dazu sehen und warum wir auch vielleicht unterschiedliche Meinungen dazu haben und warum auch sicherlich Leute unter diesem Kommentar, unter diesem Podcast kommentieren werden, dass David das Wort Neger benutzt hat jetzt gerade. Ja, aber ich hab's bewusst. Du hast ja satirisch auch quasi jemanden gerade zitiert, der das in dem Kontext rassistisch sagt. Aber es gibt eine Menge Leute, die sagen, wenn du darfst so ein Wort nicht sagen. Und in Amerika wird das ja auch sofort, also du sagst immer nur, das N-Wort. Es gibt so ein lustiges Zitat von irgendeinem Comedian, oder ich glaube, es ist irgendwie so eine Diskussion auf CNN oder irgendwie sowas in die Richtung, oder wahrscheinlich war es Fox News, wo diskutiert wurde, was ist schlimmer, Cracker, was ja so das rassistische Wort für Weiße ist, oder the N-Word. Und einfach so, wenn du das eine Wort von den beiden zensieren musst, um es im Fernsehen zu zeigen, ist ja offensichtlich das eine, das du nicht sagen darfst, wohl das Schlimmere. Also warum diskutiert ihr eigentlich immer drüber? Und das ist halt so da bewegen wir uns gerade. Und ich glaube, was gerade in der Gesellschaft eben so eine heiße Debatte ist, das hatten wir bei Nerdscope ja auch schon öfter, als wir darüber geredet haben, dass Hermine in dem Theaterstück Harry Potter and the Cursed Child von einer schwarzen Darstellerin gespielt wird und da sich Leute drüber aufgeregt haben, ihr macht die jetzt einfach nur schwarz, weil ihr irgendwie halt euch aufgefallen ist, dass in dem Buch zu wenig ethnische Minderheiten repräsentiert sind, deswegen tut ihr da jetzt rein und dann ist die Rolle irgendwie ganz anders und dann haben sich wieder Leute aufgeregt und so. Und Whitewashing ist ein Thema. Whitewashing mit hier jetzt in den Filmen die ganze Zeit, Ghost in the Shell zum Beispiel, genau. Oder mit Emma Stone in diesem hawaiianischen Film, wo sie war auch. Weiß ich gar nicht mehr. Es gab jetzt zuletzt, es gibt so viele Fälle. Bei Aladdin war tatsächlich kurzzeitig die Überlegung, die amerikanische Schauspieler zu nehmen, bis sie dann zu viel, auch schon im Vorfeld zu viel Kritik bekommen haben. Jetzt sind es wohl tatsächlich arabischstämmige Schauspieler. Und also ich glaube, wir lehnen uns hier für die zweite Folge dieses Podcasts gerade schon ziemlich weit aus dem Fenster. Aber ich weiß es nicht. Also ich finde, diese Diskussion ist gerade so aufgeht, unter anderem auch wegen Trump, wegen Strömungen wie der AfD und so weiter, die oder auch in der CSU ja inzwischen auch, die meinen so, ja, wir müssen, dürfen nicht so Prenzlauer Berg, so, oh Gott, I'm offended, diese Tumblr-Mentalität irgendwie mehr in die Gesellschaft bringen. Und in Teilen muss ich sagen, finde ich auch, dass sich einfach über sowas aufzuregen, nur um sich drüber aufzuregen und irgendwie sagen, also ich fühle mich jetzt davon verletzt, ist völliger Bullshit. Auf der anderen Seite muss ich sagen, finde ich es ganz toll, dass wir in unserer Gesellschaft versuchen, mehr Rücksicht aufeinander zu nehmen. Genau, auch, dass man das versteht. Also ich finde ja auch, ich bin ja auch schnell dabei, dass ich sage so, oh, wie kann man davon offended sein? Tatsächlich hat jeder ja das Recht, von allem offended zu sein. Und man muss auch sagen, das soll auch jeder haben. Also ich finde, du kannst niemandem vorschreiben, wie und auf was er jetzt emotional reagiert. So, da sind wir auch alle unterschiedlich gestrickt. Ich muss aber auch versuchen, das zu verstehen. Ich finde, durch so einen öffentlichen Diskurs, wie auch jetzt in diesem Podcast, wird das ja eher gefördert. Ne? Also was das ja nicht bewirken soll, ist, dass man sagt so, oh, wie können die alle nur so und so ticken? Sondern ich finde es eher wichtig, dass man beide Gegenseiten dann irgendwie versucht aufzurollen. Und wir sind ja jetzt auch schon zwei Gegenseiten, weswegen ich gar nicht finde, dass wir uns irgendwie weit aus dem Fenster lehnen. Wir hatten jetzt gleich vor, auch noch über die Golden Globes zu reden. Da sehr wahrscheinlich auch über das große Thema, den Elefanten im Raum, den Oprah Winfrey ja auch angesprochen hat. Und ich habe gestern Abend das neue Netflix-Special von Dave Chappelle gesehen, den ich ja wirklich fantastisch finde. Der hat zwei neue Netflix-Specials gebracht und das eine von beiden, The Bird Revelation, dreht sich hauptsächlich um Trump, um die sexuellen Missbrauchsvorwürfe in Hollywood. Und das ist auf der einen Seite total lustig, aber ich habe schon lange nicht mehr so viel nachgedacht bei den Dingen, die ein Komiker gesagt hat. Und es ist zum Teil so derbe auch immer wieder, dass mir das Lachen im Hals stecken geblieben ist, weil er auch Sachen gesagt hat, wo ich dachte, wow, der traut sich Dinge auf der Bühne zu sagen, wie zum Beispiel, die Frauen sollen sich mal nicht so haben. Ja, ich habe ein Zitat gehört zu Louis C.K., weil Louis C.K. war es ja irgendwie so, dass er masturbierte vor Frauen oder am Telefon masturbiert hat mit Frauen, während er mit ihnen telefoniert hat, die halt eben auch Comedians waren oder zumindest also bei weitem nicht auf dem Level, auf dem er unterwegs war. Und meinten, ich kann da nichts dagegen sagen, weil der kann mit einem Fingerschnipsen meine gesamte Comedy-Karriere ruinieren und deswegen traue ich mich nicht. Und das haben sie nicht wortwörtlich so gesagt, eher indirekt. Und er sagt in diesem Special irgendwie, dann war dein Traum wohl nicht groß genug, wenn du dich von jemandem, der masturbieren lässt, irgendwie davon abhalten lässt, weiter irgendwie den zu verfolgen. Er sagt das mit einem guten Beispiel. Also ich dachte auch erst einen Moment, erst so, wow, was ist denn das für eine Aussage? Aber er sagt dann eine Sache, die natürlich ein bisschen weit hergeholt ist, aber mich schon zum Denken gebracht. Er sagt so, Martin Luther King steht oben auf dem Podium und sagt so, I have a dream. Ja, er will die Schwarzen befreien, er will für die Rechte der Schwarzen kämpfen. Und jetzt stellt euch vor, er hätte in dem Moment einen Anruf von Louis C.K. bekommen, der am anderen Apparat masturbiert. Und Martin Luther King hätte gesagt, Moment, oh nee, so wichtig ist mir mein Traum jetzt doch nicht. Ihr Schwarzen seid mir alle scheißegal, ich höre jetzt auf, meinen Traum zu träumen. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, Es ist sehr weit hergeholt. Ich glaube, also wir müssen auch dazu sagen, hier sitzen gerade zwei weiße, heterosexuelle, christlich aufgezogene Männer und diskutieren darüber, ob das okay ist, sich von sowas. Aber er sagt immer, er ist schwarz, Dave Chappelle, und sagt immer wieder auch so, Leute, jetzt seht ihr mal, wie das ist. Ja, wir als Schwarze, wir haben das auch durchgemacht. Also ich kann nur empfehlen, um das Ganze, weil wir können jetzt nur bruchstückhaft das überbringen. Ich kann dir empfehlen, guck es dir mal an und euch auch nur empfehlen. Es ist wahnsinnig lustig und sehr viel zum Nachdenken. Und es zeigt, dass man darüber auf jeden Fall sogar lachen darf, dass man darüber auch debattieren muss und dass dieses Debattieren einfach eben das Richtigste ist, was man in dem Fall machen kann. Und wenn man sich hinstellt und sagt so, lehnen wir uns zu weit aus dem Fenster, das ist genau das, was mich wahnsinnig auch auf YouTube stört, was mich auch bei vielen Leuten, die in der Öffentlichkeit stört, dass sie sagen, bloß nicht anstößig sein. Es gibt so viele, die sich zur Politik nicht äußern. Es gibt so viele, die, ich äußere mich zur Politik auch nicht, weil ich aber auch deutlich sage, ich bin einfach nicht gut genug informiert, weil ich mich für Politik nicht gut genug interessiere. Ich mache das Maul nur dann auf, wenn ich Ahnung habe, wovon ich rede, weil sonst tue ich die alle nur irgendwelchen Unwahrheiten und informierten Scheiß in den Äther blasen. Aber wenn man eine Meinung hat, bitte tut die doch mal kund. Ja, nicht immer nur diesen Larifari-Kram. Es gibt zu viele Leute, die so viele Follower haben und eine Stimme hätten, die sie nicht nutzen. Und das finde ich immer sehr schade. Aber was ist denn jetzt unser Fazit zu diesem Thema, dass in der Gesellschaft, in der wir jetzt gerade sind, sozusagen alle sehr schnell von irgendwelchen Dingen, die sie eigentlich persönlich gar nicht betreffen, sehr offended sind und dass sie denken, oh Gott. Ich glaube, das haben wir gerade gegeben. Also ich glaube, es gibt kein finales Fazit. Das ist eher das. Deswegen schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, weil ich habe das auch bei YouTube schon gemerkt, es gibt eine Menge die meinen, ja, es ist doch egal, sind doch nur Wörter, soll man doch nicht wehtun. Aber es gibt natürlich auch eine Menge Leute, also wir haben letzte Woche mit dem Thema Logan Paul zum Thema Suizid zum Beispiel gesprochen, dass ja so ein Video von Logan Paul jemanden, der depressiv ist oder suizidgefährdet ist, auch in einer gewissen Form triggern kann. Ja. Und deswegen ist es ja schon so, es gibt, du weißt immer nicht, was deine Worte und was so ein Fall sozusagen bei jemandem auslöst, der vielleicht eben als schwarzer Mensch die ganze Zeit täglich dem Thema Rassismus auseinander. Ich habe damit hier Patrice mal gesprochen, also der Patrice Buitenbeek, ja. Genau. Ich wollte nur Patrice sagen, weil ich nicht weiß, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Ich sage auch immer ganz schnell Buitenbeek, damit in der Hoffnung, dass keiner mitbekommt. Also Patrice ist jemand, den ich sehr schätze, und ich weiß nicht, wenn ihr mal irgendwie mit ihm euch unterhalten habt oder ihn in einem Video gesehen habt, der macht sehr oft Witze über den Fakt, dass er schwarz ist. Ich habe mit ihm mal darüber gesprochen, war in einem Gespräch dabei, wo mit ihm darüber gesprochen wurde. Und da meinte er, ja, er macht das und er redet auch drüber und lacht darüber. Aber gleichzeitig ist es halt schon so, dass es ihn auch mitnimmt und dass er das auch, also dass er auch quasi in seinem Leben und auch bei anderen Leuten, die er kennt, halt ganz, ganz viel Rassismus ihm im Alltag gegenüber. Und dass das halt auch eine Möglichkeit ist, sozusagen mit dem Thema umzugehen, sich drüber lustig zu machen. Mein Kumpel Kamal hat immer gesagt, wenn er diese Witze zuerst macht, dann können die anderen nicht. Dann hat er den Elefanten im Raum schon angesprochen. Und dann sieht er auch, also dann, das lockert die Stimmung insofern auf, dass das vielleicht die Lage zwischen beiden Menschen, die sich da miteinander unterhalten, normalisiert. Inwiefern das funktioniert, kann ich nicht sagen, aber wie wir schon mal gesagt haben, wir können uns in die Situation auch schwerlich hineinversetzen. Ja, überhaupt nicht. Deswegen, also ich finde, es ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Es ist jetzt gerade, habe ich auch gesehen, irgendjemand, ich glaube Apple oder Google oder so, verklagt, dass er als weißer Mann diskriminiert wird, weil sie jetzt bevorzugt halt ethnische Minderheiten und Frauen einstellen, um ihre Quote halt irgendwie zu erreichen, damit sie halt quasi eher wieder ein Abbild der Gesellschaft bei sich im Unternehmen abbilden. Ich finde dieses Thema insofern schwierig, weil du dann auch schnell in so eine Falle tappen kannst, wo du dann mit dieses ganze Thema mit Triggerwarnungen, finde ich zum Beispiel eine Sache, wo das ganz schnell auch mal übers Ziel hinausschießt. Es gibt diese White Knights, die alles irgendwie immer direkt an den Pranger stellen. Aber auch bei Triggerwarnungen ich war nicht sicher, ob es Satire war, aber vor 2 Monaten hatte ich ein Ding gelesen, wo in England ein Fall an einer Uni eingeführt werden soll, wo Shakespeare-Bücher mit Triggerwarnungen vorher versehen werden sollen. Und ich dachte, das kann nicht euer Ernst sein. Ich habe dann nachgeforscht und habe das in mehreren Quellen gelesen, war aber erstaunt, dass es nicht größer geworden ist, das Thema, weil ich dachte so, wow, jetzt wären schon Bücher, in denen Leute ermordet werden oder in denen Dinge passieren, ne, wo Leute Suizid begehen, mit Triggerwarnungen versehen. Und ich muss auf der einen Seite sagen, ich persönlich kann es überhaupt nicht verstehen und ich finde, es ist viel zu sehr drüber. Auf der anderen Seite muss ich mich fragen, ist es vielleicht aber nicht sogar notwendig? Mhm. Ich habe Fälle gesehen, wo Leute, ich will gar nicht zu privat werden, aber ich war mal bei einem Fall zugegen, wo jemand, der schwere Depressionen hat, bei einer öffentlichen Vorführung von Einer flog übers Kuckucksnest zusammengebrochen ist und später selbst einen Selbstmordversuch begangen hat, weil sie in dem Fall so sehr von der Stimmung des Filmes, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, mit Jack Nicholson, mitgenommen wurde und dann halt ihren Ausweg darin gesucht hat. Und da saß ich auch, wir waren alle fassungslos und ich persönlich kann mich natürlich nur fragen, wie passiert sowas, aber ich kann auch in diese Menschen gar nicht hineingucken, deswegen ist es ein sehr, sehr schwieriges und aber ich glaube, das ist das Problem bei diesem gesamten Dialog, weil ich glaube, die Leute, die sich am meisten drüber aufregen, dass sich jemand drüber aufregt, sind eher Leute, die es halt nicht nachvollziehen können, weil sie es selber nicht betrifft und das ist halt beim Thema Rassismus, beim Thema Gleichberechtigung mit Frauen, die meisten Leute, die sich über das Thema, also ich hab bei meinem Wahl-Livestream gab es auch ein Segment zum Thema Gleichstellung von Mann und Frau im Beruf, weil das im politischen Bereich natürlich ein Thema ist. Genau, und das Ding ist, mir hat jemand auf Facebook geschrieben, ich habe ganz viel mit dem hin und her geschrieben, der meinte, ich habe Angst davor, also er hat dann irgendwann wirklich auch zugegeben, dass er meinte, so, ja, also ich fände es auch gut, dass Männer und Frauen gleich bezahlt werden, Aber wenn jetzt nur noch darauf geguckt wird, dass Frauen gleich bezahlt werden, habe ich Angst, dass ich als Mann dann irgendwann quasi benachteiligt werde. Ja. Und deswegen, also ich möchte, also was das für eine egoistische Denke eigentlich ist, zu sagen, um die anderen, damit die anderen, also ich habe Angst, dass es mir irgendwann scheiße geht und meine Chancen, dieses Privileg, was ich jetzt die ganze Zeit hatte, mir irgendwann weggenommen werden. Wenn jetzt gerade für einen Moment sozusagen mal dafür gesorgt wird, dass andere Leute, die in der Vergangenheit benachteiligt wurden, jetzt auch mal eine Chance bekommen. Ja. Und das ist natürlich, das ist menschlich, das kann ich irgendwo nachvollziehen, aber es ist halt so unsolidarisch in einer gewissen Form. Deswegen, ich finde, es ist ein Thema, das diesen Podcast und auch unsere mentale Kapazitäten, glaube ich, um einmal weites übersteigt. Ja. Aber ich finde es wichtig, mal drüber zu reden. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Genau. Es gab diese Woche ja noch dazu, ich will es jetzt nicht noch extra aufmachen, es gab noch bei Kika einen Vorfall tatsächlich, wo im November schon eine kleine Dokumentation lief, wo ein junges deutsches Mädchen sich in einen Flüchtling, einen syrischen Flüchtling verliebt, und das wurde wohl diese Woche von der Bild aufgegriffen. Auch da ging das durch die Decke. Weil wir jetzt schon so weit im Podcast sind, machen wir das Thema jetzt nicht auf. Das ist sehr interessant, was da gerade in den sozialen Medien passiert. Wir kommen mal zu den Golden Globes, würde ich sagen. Das ist auch wieder ein sehr ähnliches Thema, muss man sagen. Genau, wir haben ja gesagt, dass wir versuchen wollen, mit den Themen ein bisschen breiter zu gehen. Auch hier nochmal die Entschuldigung an alle, die tatsächlich sich vom, unser Titel ist ein bisschen Clickbait, die sich in die Irre geleitet haben und hofften, dass wir wirklich über alle lästern. Ich glaube wirklich, dass es nach Folge 3 schon langweilig werden würde, wenn wir hier wie der Haider oder wie sie alle heißen, oder die Klänger. Auch regelmäßig Klicks. Ich gucke den auch gerne. Also ich gucke das auch gerne, aber ich muss gestehen, dass ich den Haider nicht mehr gucke, weil ich nach 6-mal über Bibi und über Case Freak lästern, hatte ich dann auch schon alles gesehen in der Hinsicht. So, er macht das zwar immer wieder sehr kreativ, aber ich würde mir jetzt nicht jede Woche anhören wollen, wie wir über Bibi lästern, irgendwann hast du alles gesagt. So, also wenn es was zu lästern gibt, werden wir das tun, aber wir versuchen thematisch breit zu bleiben und Das Golden Globes. Anderes Thema. Filmserien, Hollywood. Also in Hollywood gibt es ja generell aktuell das Thema der sexuellen Belästigung von weiblichen und in Teilen sogar auch männlichen Darstellern. Also im Falle von Kevin Spacey und auch von Terry Crews, der ja angegrapscht wurde selber. Es gab im Vorfeld jetzt ganz viele, die genau darauf gewartet haben. Es gab schon ein paar Award-Verleihungen. Allerdings sind so die Golden Globes kurz vor den Oscars das erste, wo die Leute alle drauf gucken. Seth Meyers, der das Ganze moderiert hat, hatte auch im Vorfeld Interviews schon gegeben, wo er sagte, er ist sich bewusst, dass jetzt alle Welt natürlich zuerst auf ihn schaut. Weil derjenige, der zum Beispiel nach ihm die Oscars moderieren muss, der wird wahrscheinlich auch jetzt als erstes mal auf Seth Meyers gucken, was macht der. Mhm. Weil alle natürlich wissen wollen, wie wird dieses Ding jetzt aufgegriffen. Und natürlich wurden so Sachen wie Kevin Spacey oder so angesprochen. Und es gab auch das Movement We Wear Black. Und, ja, das ist Time's Up. Time's Up, ja. Genau. Dass die ganz viele Frauen haben schwarz getragen und einen Time's Up-Pin, der quasi signalisieren wollte, wir haben es satt. Also es ging nicht mal nur um diese sexuelle Belästigungssache, dass man auch den Mund aufmacht, sondern eher auch darum, Equal Pay, also dass Frauen gleichberechtigt bezahlt werden. Aber auch Natalie Portman hatte, das war mein Moment des Abends auf der schön. Bühne, sagte, dass Frauen auch in Regiepositionen einfach mehr Chancen bekommen sollen. Ne? Es gab ganz viele, die dann hinterher sagten, weil sie sagte auf der Bühne wortwörtlich, und hier sind alle männlichen oder die nur männlichen Nominierten. Ja. Und da hat sie natürlich recht. Es gab mehrere Stimmen, die sagten so, wer wäre denn da noch? Das muss man dazu sagen. Und auch die Männer, die nominiert waren, das waren Guillermo del Toro, Steven Spielberg, also das waren jetzt schon Namen, von denen die machen einen Film und du weißt ganz genau, die sind automatisch quasi nominiert. Gut, Guillermo del Toro nicht unbedingt so. Die letzten beiden Filme, die er gemacht hat, wären in keiner Liste gelandet. Aber es gab die Leute, die meinten, Patty Jenkins zum Beispiel, die Wonder Woman gemacht hat, wo ich mir denke so, das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich fand Wonder Woman schwerst mittelmäßig. Habe immer noch nicht gesehen. Patty Jenkins hat einen guten Job gemacht, aber den hat sie auch eher in diesem DC-Kosmos gemacht. Ne? Viele haben ja gesagt, so, das ist der beste DC-Film. Ja, das mag sein, aber das ist trotzdem noch kein Film, der bei den Golden Globes nominiert werden sollte. Die andere, die in Frage gekommen wäre, wäre tatsächlich Greta Gerwig gewesen, die Lady Bird gemacht hat. Mhm. Ich habe den noch nicht gesehen, der wird aber als großer Oscar-Kandidat gehandelt. Die Soirose Romaine, oder wie sie, ich krieg den Namen gar nicht zusammen, hat dafür auch einen Golden Globe bekommen. Die wäre noch ein Fall gewesen und da hört es schon auf. Ne? Aber das ist ja auch so ein bisschen der Punkt in dieser Diskussion, ist quasi nicht so, okay, wir hätten irgendeine Frau nominieren müssen, damit wir einfach irgendwie eine Frau dabei haben, weil sie es eventuell auch verdient hätten. Oder es wurde eine, weil sie eine Frau ist, nicht nominiert, obwohl sie eigentlich einen besseren Film gemacht hat oder einen gemacht hat, der genauso gut ist. Das Problem ist, glaube ich, auch, warum gibt es denn überhaupt in Hollywood so wenig weibliche Regisseurinnen? Genau. Wie können wir mehr dafür tun, dass Frauen in dem Bereich mehr gefördert werden, mehr Chancen bekommen und sich auch vielleicht einfach mehr trauen, das weil ist also sie die eben Frage. Keine Chancen bekommen. Genau, ja. Weil halt eben die meisten männlichen Produzenten eben auch da quasi eher dann vielleicht einen männlichen Regisseur einstellen für den Job. Das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich mir dann dabei dachte, es ist so krass, wenn du nach Hollywood guckst oder in solche klassischen Medien, dass, wo die Männer häufig die Entscheider sind und wo dann Frauen tatsächlich immer wieder danach bemessen werden, wie sehen sie aus, was haben sie vorher gemacht oder mit wem sind sie gerade ins Bett gegangen. Und weißt du, wo es das nicht gibt? Bei YouTube. Bei YouTube gibt es diesen Mittelsmann nicht, sondern da gibt es da ist tatsächlich nur der Zuschauer, der Entscheider, welche Person will ich sehen, ist die Mann oder Frau. Deswegen haben wir in Deutschland zum Beispiel so viele Frauen, die auf YouTube ihr Gesicht präsentieren können und die und eben auch Männer, ne, aber so viele Frauen vergleichsweise, im Gegensatz zu jedem anderen Medium, wo sie vielleicht nicht so viele Chancen bekommen, wo irgendein Verlagschef sagt, dein Buch möchte ich nicht haben. Obwohl ich dem widersprechen muss. Also ich weiß zum Beispiel bei Funk und auch bei ganz vielen anderen Dingern, bei meinem Wahl-Livestream, wir hatten beim Wahl-Livestream so ein bisschen das Ziel, wir wollen 50-50 Männer-Frauen haben. Mhm. Einfach auch um dieses Thema Gleichstellung und so weiter besser, wenn wir es schon besprechen politisch, dann sollte es eigentlich auch in der Sendung wiedergespiegelt sein. Und es war unglaublich schwierig, genug Frauen auf diesem Level der Reichweite zu finden, in dem wir uns da bewegt haben. Aber Moment, das darfst du nicht verwechseln, weil er war deswegen schwierig und das wäre mein nächster Punkt gewesen. Er war deswegen schwierig, weil ihr nach Frauen gesucht habt, die in der Reichweitenregion sind, die irgendwie was zu sagen haben. Denn genau, eine Kelly lädst du dazu nicht ein, weil sie nie was dazu sagt. Wir haben Kelly eingeladen. Kelly wollte sich da auch politisch nicht äußern, so wie du, also mit dem ähnlichen Argument, das du vorhin gebracht hast. Aber Kelly äußert sich ja zu nichts. Genau, aber das ist ja auch voll okay, ist ja ihre Entscheidung. Nö, also ich habe es ja vorhin gesagt, ich finde das nicht okay. Also ich mag Kelly ja sehr, aber die Leute wissen von mir auch, also das sage ich den meisten ja auch selbst, dass ich das schwach finde, wenn man in einer Position ist, wo man eigentlich was sagen kann, wenn man sich dazu entscheidet, nichts zu sagen, weil man in Ruhe gelassen werden möchte. Und die Frage, wozu man jetzt nichts sagt. Also ich meine, sie macht ja auch zum Beispiel mit WWF oder so, dann macht sie dann Videos zum Thema. Weil sie dafür bezahlt wird. Sagen wir es mal. Aber wir sind bei diesem Podcast. Sagen wir es mal ehrlich, so, David hat recht. Es bestimmt auch Geld dafür bekommen. Das stimmt, ja. Ja, nee, es geht nicht darum, dass ich Geld, ich recht habe. Aber ne, also wenn wir das Ding schon Lästerschwester nennen, dann möchte ich hier in Ruhe auch mal Dinge sagen dürfen, die dann vielleicht gut, nicht so nett sind. Gut, nee, hast du absolut recht. Also ich weiß, vielleicht hast du recht. Ich weiß, ich müsste mich jetzt nochmal genau damit beschäftigen. Also ich finde es interessant, dass der Tierschutz bei Leuten wie Kelly oder Unge dann getriggert wird, wenn es Geld dafür gibt. Ne? Also, obwohl bei Unge, der ist ja auch sehr bekannt vegan und so. Ich weiß nicht, ob das. Also, ich bin auch Vegetarier, aber ich mache keine Tierschutzvideos. Also ich will das nicht verurteilen. Ja. Darum geht es nicht. Ich will nur, wenn man sagt so, okay, Kelly sagt aber dann doch was, weil Tierschutz, dann muss okay, ich hast sagen, recht. Moment, hast du recht. Sie wird dafür bezahlt. Hast du absolut recht. Das, und Kelly soll jetzt hier nicht, Kelly ist jetzt für mich nur einer der Namen, die man, ne, also es gibt nicht so viele Frauen. Mirella zum Beispiel fällt mir ein, Malwandel fällt mir dazu ein, die ja auch mal wie bei Mert oder so ein Video macht, wo sie sagt genau. So hier. Also ich finde Mirella ist ein gutes Beispiel von jemandem, der, also die sagt auch, wenn sie Sachen scheiße findet, dann also ist sie da auch gerne dabei. Die setzt sich für Feminismus ein. Ja, ne? Hat sie auch politisch da geäußert und so. Die Kitty Schnitty, ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, die Freundin von dem Adi, so, die macht relativ viel auf YouTube. Das geht manchmal so in so eine Richtung, wo man glaubt, so puh, jetzt liest sie, glaube ich, gerade Glückskekssprüche ab. Aber es ist ja tatsächlich erstmal gut, dass sie das überhaupt macht. Aber wer fällt einem da noch ein? Und mein Problem ist, was ich sagte, dass die Frauen auf YouTube zu häufig ihre Stimme eben nicht nutzen, stattdessen sich hinsetzen. Es ist so schade, dass diese ganzen Frauen, die bei YouTube das machen können, was sie wollen, sich entscheiden, Schminkvideos zu machen. Und statt zu sagen so, ey, ich setze mich hin und bringe eine Message nach da draußen, mache ich lieber das, was alle machen, weil das bringt Ruhm und Geld. Denn viele machen das eben, das ist meine These, nicht mehr, weil sie sagen so, oh, ich kriege eine Kamera, ich will mich selbst ausdrücken. Was mache ich also? Ich mache Schminkvideos. Das ist das, was ich immer machen wollte. Sondern das ist ja das, was überall, was sie sehen, okay, das bringt Erfolg da draußen, ich will wie mein großes Vorbild sein. Ich finde, das ist eine sehr philosophische Frage, weil dafür müsste man jetzt eigentlich eine wissenschaftliche Studie erstmal vorlegen, weil es könnte ja theoretisch auch sein. Also mir fallen jetzt wirklich außer Vanessa, Mirella und Marwane sehr wenig Frauen ein, die quasi sehr erfolgreich sind mit Content, der jetzt nicht Beauty-Content ist. La Deutsche Vegas, aber die ist jetzt erfolgreich. Die ist nicht besonders groß. Also die ist nicht erfolgreich, ja. Und das ist halt die Frage. Es gibt Leute wie Vegas, die zum Beispiel super guten, qualitativ hochwertigen Content machen und die ist trotzdem bei weitem nicht so erfolgreich, wie sie eigentlich sein sollte. Ja. Und da ist die Frage, liegt das jetzt daran, dass sie eine Frau ist? Was ich auch super spannend finde, wie groß ist denn deine prozentuale männliche Zuschauerschaft im Vergleich zur weiblichen? Ich glaube, bei 95% Männer oder 90%. Bei mir ist es ungefähr 80%. Mhm. Aber, weil bei mir der Gaming- und Kino-Hintergrund natürlich ist. Und, ja, aber bei mir kommen natürlich auch viele über Dr. Freud und so weiter, die natürlich auch wieder einen Gaming-Hintergrund haben. Aber ich habe mir auch schon, also bei den Space Fox ist es, glaube ich, so 50-50. Die sind, glaube ich, noch am ehesten so die homogene Gruppe in dem Bereich. Aber bei ganz vielen weiblichen Creatern, die halt so Beauty-Videos machen, ich glaube, selbst bei Mirella und bei Vanessa und Kelly, ist die weibliche Zielgruppe immer noch ein Großteil ihrer Zuschauer. Also es ist schon wirklich so, dass auch auf YouTube Männer vor allem Männer gucken und Frauen vor allem Frauen gucken. Und auch da ist dann die Frage, warum ist das so? Also warum und wollen dann vielleicht die weiblichen Zuschauer eher wieder Beauty-Content? Es sei denn bei Katja Krasavice oder bei Ines. Bei Katja Krasavice ist es natürlich genau umgekehrt. Die hat wahrscheinlich 95% Männer. Obwohl mich da auch immer fasziniert, wenn die so Behind-the-Scenes-Videos postet, so wenn sie so irgendwie unterwegs ist im Club, dann kommen immer ganz viele Mädels und machen mit ihr Fotos. Und ich denke immer so, oh Gott, warum kennst du die, warum machst du mit der Videos? Das sind halt oft so 14-jährige Mädels. Weil sie bekannt ist, ja. Und das ist ja das, was ich immer sage, ne? Dass sie macht eigentlich Erwachsenen-Content, aber gucken tun ihn nicht die Erwachsenen, weil die finden sie im Zweifelsfall eher so billig oder doof. Sondern das gucken die Kinder. Es ist also da falsch aufgehoben. Ich hatte letzte Woche zum Beispiel mit jemandem auf Twitter mich in den Haaren, weil ich hatte da gepostet, dass in den Trends waren letzte Woche tatsächlich mehrere Videos mit, sagen wir es so, rechtsorientierten Inhalten, ne? So viel AfD-Kram, dann war Eva Herrmann drin, die wirklich voll einen an der Waffel hat seit geraumer Zeit, die da ihre Verschwörungstheorien in den Äther bläst, so ein bisschen wie Ken Jebsen. Und einer meinte dann so, ja, aber alle Meinungen müssen doch erlaubt sein. Und da sage ich so, ja, Meinungen ist es auch wichtig, dass beide Seiten und alle Meinungen erlaubt sind. Aber wenn das in den Trends landet, dann sehen das die Elfjährigen. Ja, ja. Und da ist es nicht richtig aufgehoben. Und da verstehe ich nicht, was ist da mit dem YouTube-Algorithmus los? Ja, das ist ja das Ding, also gerade also meine Theorie, gerade bei diesen rechten Videos, die werden dann ganz oft in so Facebook-Gruppen und so weiter geteilt. Und dann wird externen Traffic in kurzer Zeit draufgesetzt und das signalisiert dem Algorithmus halt einfach nur, dass es interessant ist und viral gehen könnte. Genau. Und das ist so ein bisschen das Problem von diesem Algorithmus, um auf dieses YouTube-Thema zurückzukommen, dass eben aus Angst oder auch, weil sie es vielleicht einfach wirklich nicht können, kannst du menschlich gar nicht, diese Videos alle durchzugucken. Ja. Aber trotzdem irgendwie vielleicht dann doch, ich meine, einfach die Trendseite sich anzugucken. Da brauchst du nur eine einzige Person, die den ganzen Tag nichts anderes macht, außer F5 zu drücken. Und du musst dir nicht viele Videos angucken. Auf der Trendseite sind ja höchstens 20 Stück. Einfach nur eine Person, die sagt, ups, das sollte nicht in den Trends sein, raus. Ist natürlich dann trotzdem immer noch so eine sehr schwierige Frage zu sagen, darf dann wieder eine Person entscheiden, was in den Trends ist? Was ist, wenn der dann persönliches Beef hat mit jemandem und dann die Person rauslöscht? Also es ist auf jeden Fall keine gute Lösung, aber es wäre auf jeden Fall einfacher, als man vielleicht im ersten Moment denkt, muss ja nicht jedes Video angucken, was hochgeladen wird. Wir sind jetzt von den Golden Globes völlig abgekommen. Sehr weit weg von den Golden Globes. Wir sind auch schon fast bei einer Stunde. Ja. Ich glaube, ich würde dieses Thema Golden Globes, was ich an dieser Times-Up-Bewegung so gut fand, das fand ich ganz spannend. Die haben sie halt hingesetzt und haben gesagt, so Times-Up generell und auch nicht nur für Hollywood. Weil eine Sache, und das hat Seth Meyers in seinem Monolog auch so ein bisschen gesagt. Den ich übrigens nicht gut fand. Ich fand ihn sehr gut. Es ist mega lustig. Da sind wir auch wieder anderer Meinung. Ich fand seinen Inhalt gut. Ich finde, Seth Meyers ist super scheiße im Präsentieren. Genau, also das ist mein Problem. Ich fand den Inhalt, die Gags waren zum Teil auch nicht schlecht, wobei ich am Anfang dachte, okay, das ist jetzt gerade, da haben mehrere Autoren zusammengesessen. Jeder durfte sich eine Punchline ausdenken und die hat er dann wirklich nacheinander aufgesagt. Aber es ist ja, Seth Meyers kommt ja eigentlich als Head-Autor von Saturday Night Live. Genau. Also der ist eigentlich exakt. Autor. Der hat auch in den letzten Jahren wohl für Amy Schumer und so, wenn die auf der Bühne, nee, nicht Amy Schumer, die beiden Mädels. Tina Fey und Dings. Die andere Amy. Genau, die ja auch aus Saturday Night Live Kreisen kommen. Für die hatte er ja schon unter anderem auch die Texte geschrieben. Und was in den Vorjahren aber besser funktionierte, war, dass das Ganze, bei Ricky hatte das zum Beispiel immer so einen Flow. Ja. Das Ganze, das wirkte nicht so wie, er liest jetzt einfach nur Punchlines vor, sondern er hatte einfach, er hat dann das fast wie so eine Geschichte und er hat Witze vorbereitet, so wie das ein guter Stand-Up-Comedian auch macht. Mhm. Seth Meyers ist kein Stand-Up-Comedian. Das hat man gemerkt, ja. Genau. Ja, ja. Also ich glaube, wenn dieser Text von jemand anderem vorgetragen worden wäre, hättest du es auch gut gefunden. Also da habe ich jetzt eher mehr drauf geachtet. Aber was ich an dieser Times-Up-Bewegung gut finde, und das hat er auch angesprochen, ist, dass eben das schon so ein bisschen weird wirkt mal wieder. Multimillionäre, privilegierte weiße Multimillionäre beschweren sich darüber, dass ihr Leben doch so hart ist. Genau. Und natürlich, hast du ganz oft in den YouTube-Kommentaren auch darunter gelesen. Also, ja, sexuelle Belästigung ist auf jeden Fall für jeden scheiße, egal wie reich und berühmt und machtvoll und weiß oder nicht weiß du bist. Aber, und das fand ich an dem in dieser Times-Up-Bewegung ganz geil, dass die halt gesagt haben, wir setzen uns mit unserer Reichweite, mit unserer Macht dafür ein, dass eben auch, ich glaube, in dem Fall ging es um, in einem Post, den ich gesehen habe, glaube bei Emma Watson, ging es um um Farmer, also um weibliche Frauen, die in der Agrarwirtschaft und so weiter arbeiten, Landwirtschaft, dass die eben auch ganz viele quasi Unterdrückung, Belästigung und so weiter in diesem Bereich haben. Was natürlich auch, ne, so Bauer stellt man sich vielleicht jetzt im ersten Moment eher einen Mann vor, oder das ist vielleicht auch da irgendwie so ein Ding. Und da gibt denen halt nie jemand eine Stimme. Und bei denen ist das schon seit Tausenden von Jahren so. Ja, ja. Und jetzt kommt da so ein Hollywood und sagt, ja, oh, ganz schlimm. Und dann sagen aber Millionen Frauen auf der ganzen Welt, ja, wie glaubst du, wie das bei mir im Büro bei, keine Ahnung, Siemens ist? So, ich werde hier als Sekretärin und auch als in der Führungsebene die ganze Zeit von Leuten irgendwie angegrapscht, angemacht. Also nur weil ihr jetzt irgendwie berühmte Hollywood-Leute seid, ist das nicht ein Problem, was nur euch gerade angeht. Und dass jemand wie Kevin Spacey oder sowas geoutet wird, ist super. Ja, also ja, geoutet. Gemacht, ja. Geoutet war, glaube ich, ja das falsche Wort. Also, dass jemand, ach so, wie Kevin Spacey sozusagen so geoutet wird, vorgeführt wird, ist super. Aber natürlich passiert das nur mit jemandem wie Kevin Spacey, weil der weltweit bekannt ist. Was ist mit dem mittleren Management von irgendeinem 100-Mitarbeiter-Unternehmen, wo halt irgend so ein Typ die ganze Zeit auch die weiblichen Mitarbeiter das dann angrapscht? Das ist auch eine Sache, die Dave Chappelle in seinem Special sagt, weil er meint, dass du bei dieser Art und Weise, in diesem Dialog, den wir alle führen müssen, darf dabei aber auch niemand ausgeschlossen werden, weil man sagt so, oh, du kommst aus Hollywood, du bist reich, du darfst dich nicht beschweren. Ich meine, da sind ja im häufigsten Fall die Frauen, die in Hollywood verschont geblieben sind von Harvey Weinstein und die sich eigentlich gar nicht einsetzen müssten, es aber trotzdem tun. Er nannte aber auch das Beispiel Ben Affleck und das fand ich sehr gut, weil Ben Affleck hatte ja gesagt so, ey Leute, wir müssen was bewegen, wir müssen was ändern. Dann plötzlich auf Twitter irgendeine Frau sagt, ey, du hast aber eine Titte im 1995 angegriffen. Ich nutze hier die Worte von Dave Chappelle aus dem Special. Und er dann sagt, okay, ich helfe doch nicht mehr. Und dann hat er sich ja zurückgezogen. Und das ist so, viele Männer haben auch echt krass Angst mittlerweile, dass sie auch runtergemacht werden, weil es heißt so, du kannst nicht helfen, du bist ein Mann. Das ist bei Al Franken passiert. Der ist auch Comedian gewesen, ist dann Senator geworden in den USA, ist einer der Vorreiter der Demokraten gewesen in den USA, in diesem politischen Diskurs, auch über Trump und in diesen ganzen Interviews, die jetzt zu seinen Russland-Konflikten und so weiter passiert. Also wirklich ein ganz, ganz toller Politiker und auch einfach ein super sympathischer Mensch. Und der hat in seiner Comedy-Karriere auch irgendwann mal ein Foto gemacht, wo er irgendeiner Frau, die, glaube ich, auch so tut, als würde sie schlafen, so tut, als würde er ihr an die Brüste fassen. Und der ist wegen diesem Fall, der auch irgendwie schon 30 Jahre zurückliegt und sicherlich auch nicht geil war und er hat sich auch dafür entschuldigt und so weiter, halt zurückgetreten. Und jetzt haben die Demokraten da jemanden verloren. Selbst die Frau, der das passiert ist, um die es da ging, hat gesagt, was ist das für ein Bullshit, der soll nicht zurücktreten, was soll das, worüber regt ihr euch auf? Bei Ben Affleck war es ja ähnlich, da war es ja so, dass er on camera einer Moderatorenkollegin an die Brüste fassen wollte oder es getan hat und sie hinterher sagte, das war abgesprochen, weil sie seit Jahren befreundet sind und solche Sachen machen, auch in ihrer privaten Zeit. Ja. Das hätte man nicht unbedingt auf Kamera machen müssen, aber Leute, Ja, denk doch mal nach, 5 Minuten. Also ich finde es super schwierig. Also ich finde es super, ich finde es ganz, ganz toll, dass dieses Thema endlich mehr Aufmerksamkeit bekommt. Dass es hoffentlich auch in allen Bereichen, nicht nur in Hollywood sozusagen, immer mehr angesprochen wird. Das geht um all diese Sachen, also ne, auch bei diesem H&M-Pulli und so weiter. Ich finde es ganz toll, dass das mehr dass wir überhaupt drüber reden und dass wir es nicht einfach so hinnehmen, so wie ein Trump oder eine AfD-Regierung vielleicht sagen würden, so ja, wir wollen gerne, dass in Affenpullis nur noch schwarze Kinder stecken dürfen. Deswegen finde ich ganz, ganz wichtig und ganz, ganz gut, dass wir drüber reden. Ich finde es aber auch unglaublich schwierig, also in diesem Rahmen mit Kevin Spacey und Harvey Weinstein gab es ja auch, dass einfach Leute halt ich glaube, bei TJ Miller war das. Der jetzt auch nicht, also TJ Miller hier, Silicon Valley und Deadpool mitgespielt. Da kam jetzt raus, der wird bei Deadpool 2 jetzt nicht neu gecastet. Der wird weiterhin in Deadpool 2 mitspielen, obwohl es einen Skandal um ihn gab. Es gab nämlich eine Frau, die gesagt hat, der hat mich auch irgendwie sexuell belästigt oder so weiter. Und dann stellte sich raus, hat sich er mit seiner Frau zusammen ein Statement rausgebracht. Ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt hat. Ich fand nur das Statement ganz spannend. Wo die beiden sich hinsetzen und sagen, wir kennen diese Frau. Diese Frau wollte mit ihm mal zusammen sein, hat ihn irgendwie gestalkt und hat versucht seit Jahren sein Leben zu ruinieren, hat jetzt die Chance gesehen, nutzt jetzt diese Bewegung, die ja wirklich wichtig ist, um sein Leben zu ruinieren, um sich weiter irgendwie Fame zu machen. Und ich finde es ganz schade, dass quasi Leute das jetzt ausnutzen, weil das hast du immer auch mit dabei. Aber ich glaube, das ist ein zwingendes Übel, ja. Dass quasi, also du kannst ja nicht einfach sagen, ja, wir dürfen jetzt nicht mehr drüber reden und wir dürfen jetzt nicht mehr Leute anschuldigen, weil dann hast du wieder das Problem, dass Leute sich dann wieder nicht trauen, irgendwelche Anschuldigungen nach vorne zu bringen, weil ihnen keiner glaubt. Also ich glaube, es ist so eine... Das finde ich insofern halt so, dass das große Problem darin ist, dass halt vieles davon nur bisher wirklich nur Anschuldigungen sind, ne? Und dass man da halt sagen muss, selbst ein Kevin Spacey ist noch nicht verurteilt worden für diese Sachen. Ne? Auf jeden Fall. Und da wird was da zum Teil veranstaltet wird, ist schon, muss man sagen. Er hat es aber zugegeben. Ne? Bei dem ist es was Spezielles. Auch Louis C.K. hat es ja zugegeben, ne? Aber es gibt andere Fälle von Leuten, die es eben nicht zugegeben haben. Und wo man sagen muss, so, ich finde es super schwierig, wie mittlerweile schon vorverurteilt wird. Ich habe selber einen Fall, ich finde nicht alles an dieser MeToo-Debatte gut, ne? Das muss ich ganz klar sagen. Denn was mich daran wahnsinnig stört, ist, dass das so generalisiert wird durch dieses Hashtag. Dieses Hashtag MeToo sagt was aus, aber das, was es aussagt, ist ja ein sehr facettenreiches Ding, ne? Also eine sexuelle Belästigung ist nicht gleich sexuelle Belästigung. Es gibt eine Story, ich weiß gar nicht, ob ich die hier erzählen darf, weil wenn man das fragt, dann sollte man sie immer so naja, ich viel aber, anonymisieren. Ich finde es aber wichtig. Es gibt eine Frau in meinem privaten Umfeld, die, wenn sie getrunken hat, völlig die Bodenhaftung verliert. Und seit Jahren, was heißt das? Ja, wir kennen uns jetzt schon mehrere Jahre. Die hat schon versucht, bei unserem allerersten Treffen wollte sie mich küssen, hat mir an den Hintern schon gefasst, hat mich schon an den Penis gefasst. Immer wenn sie betrunken ist und wir uns sehen, fängt sie an, mich zu begrapschen. Aber auch so zu begrapschen, dass ich sie wegstoßen muss. Und fühle mich tatsächlich so erinnert, ich bin ja mit Pornodarstellerinnen zum Teil befreundet, oder auch so Leuten wie Layla Lowfire, die ja Busenmodel ist. Und ich sehe, was die für Nachrichten bekommen. Und ich sehe, wenn die im Club angegangen, wo ich denke so, wow, ich bin ja auch ein Mann. Aber also mir ist es nie in den Sinn gekommen, eine Frau mit dem Gesicht auf meinen Penis zu drücken oder sie generell irgendwo zu drücken oder zu irgendwas zu zwingen. Aber auch so mit Sprüchen wie, du geile Sau, wie wär's denn heute Abend? Oder ich vögel dir mal richtig das Gehirn raus oder du musst mal wieder gefickt werden. Ist mir nie in den Sinn gekommen. Ne? Also deswegen, früher haben Leute immer gesagt, ja, David Hein Sexistenschwein wegen diesem einen Vorfeld auf der Gamescom, mit dem ich nicht so viel zu tun hatte, wie viele glauben. Aber tatsächlich bin ich gar nicht so. Und ich denke mir immer so, wie kriegen das die Männer hin? Aber in dem Fall habe ich gesehen, und das ist mir schon mehrfach passiert, auch ich wurde auf der Straße schon, dass Frauen an mir vorbeigelaufen sind und mir wirklich auf den Arsch gehauen haben. Und ich als Mann denke mir dabei nichts. Tatsächlich freue ich mich in vielen Fällen bei dieser Person, freue ich mich seit geraumer Zeit nicht mehr, weil ich mir dann auch schon denke, ich merke, sie ist da. Und sie hat getrunken, denke ich mir, das wird nachher wieder anstrengend. Ne? Und ich bin ja ein Kerl und ich kann das auch sie wegdrücken. Und die schrieb dann tatsächlich bei Twitter dann auch so, Me Too. Einfach nur Me Too. Und ich dachte, wow, da bin ich kurzzeitig richtig wütend geworden, weil ich dachte, offensichtlich hat diese Person überhaupt nicht verstanden, oder hat für sich selbst gar nicht ausgemacht, was eigentlich schon sexuelle Belästigung ist, weil sie das selber nämlich auch macht. Aber das heißt ja nicht, dass es ihr nicht auch widerfahren ist. Das, kann na, ja das sein, will ich gar auch, nicht sagen. Das ist ja wieder ein anderes Thema. Aber ich finde das, was ich an der MeToo-Debatte insofern schwierig finde, ist, dass ich ganz viele Sachen gelesen habe, wo Frauen dann MeToo, und es gab natürlich ganz viele, die dann auch, ne, viele Männer haben ja auch, das war ja so für viele dann auch so diese ganze MeToo-Zeit war, wo ganz viele Männer mit großen Alarmsirenen da saßen und auf alles reagiert haben. Da sind aber auch die Diskurse bei entstanden, wo ich mitgelesen habe zum Teil. Ne? Ich hatte überlegt, ein Video darüber zu machen und hatte dann unter dem Hashtag MeToo mal mitgelesen. Und da waren dann zum Teil Frauen, die sagten so, ja, da stand ein Typ in einer Bar und wir haben uns unterhalten und dann wollte er mich plötzlich küssen. Und das war für sie sexuelle Belästigung. Und dann dachte ich so, nee. Ne, also nicht alles ist gleich sexuelle Belästigung, denn wenn auch ich habe das schon gehabt, dass ich in einem Gespräch mit einer Frau war, ohne betrunken gewesen zu sein, die Signale von ihr falsch gedeutet habe, wollte mich nach vorne lehnen, dachte so, ey, vielleicht will sie ja knutschen, aber es war gar nicht so. Mhm. Ne, und dann fühlt man sich kurz peinlich berührt, sagt so, ah, sorry, du. Ne, und sie sagt, ey, du, sorry, habe ich, falls du was falsch mitbekommen hast, ich habe einen Freund oder was auch immer oder ich will dich nicht. Ne, und dann geht man getrennter Wege oder versucht, den Arm trotzdem noch rumzubekommen. Es muss ja nicht gleich ein Grund sein, sich zu trennen. So kann man das dann auch erwachsen lösen. Aber ich habe dann bei einigen tatsächlich das Gefühl gehabt, dieses MeToo, diese Bewegung zu nutzen, um selbst auch Teil des Ganzen zu sein, um selbst und nicht Teil einer Bewegung zu sein, sondern auch als Opfer sich instrumentalisieren zu können. Und das ist der falsche Weg, um MeToo zu nutzen. Also ich finde das toll, dass du das sagst, weil ich sehe das genauso. Ich finde es aber gleichzeitig auch mega gefährlich, weil das zum Beispiel bei dem Thema so, weiß nicht, so eine Vergewaltigung oder sowas, dass halt ganz viele Opfer sich nicht trauen, irgendwas zu sagen, weil sie denken, mir glaubt keiner oder sowas. Und wenn man dann sagt sozusagen, ja, die Opfer, also wenn man sich selber sexuell belästigt fühlt, ist ja schwierig, ne? Also ich weiß, was du meinst. Von jemandem in der Bar, quasi in einem Gespräch, wo die beiden im Date sind, beide trinken und ne, sie flirten miteinander und am Ende versucht er sie zu küssen und sie sagt, oh sorry, wollte ich nicht, sozusagen. Das ist keine sexuelle Belästigung, sehe ich genauso als Außenstehender. Aber du weißt ja nicht, wie die Person in dem Moment sich dann gerade fühlt. Und es ist halt schwierig, finde ich, gerade als Mann, aber auch generell, zu sagen, ja, sie darf sich nicht belästigt fühlen davon. Ob das dann quasi ein Hashtag MeToo auch rechtfertigt und sich in solche Reihen sozusagen wie, er hat vor mir masturbiert und ne, er hat seine Macht als Hollywood-Produzent ausgenutzt, um mich in sein Hotelzimmer zu locken, wo er sich dann nackt vor mir ausgezogen hat, ist natürlich ein ganz anderes Level an Belästigung. Da bin ich voll bei dir. Nur trotzdem finde ich, ist es schwierig zu sagen, quasi, dass man da nicht die Wertigkeit sollte man genau, nicht. Genau, es ist schwierig. Es ist ein mega schwieriges Thema. Und es ist ja auch eine richtige Sache zu sagen, MeToo, ich möchte Teil eines Movements sein. Als Frau ist es ja auch richtig zu sagen, so, ey, ich teile das Hashtag jetzt auch einfach nur mal, obwohl ich es mir vielleicht nicht und ich glaube, wir können auch, also ich meine, du bist ein sehr attraktiver Mann, sag ich jetzt einfach mal so. Ja? David Hein ist einfach ein gutes Sehen aus jeder Mann. Und dir ist das selber schon widerfahren. Mir persönlich, mich hat noch nie irgendjemand sexuell belästigt. Also ich wurde auch schon von Männern, das sage ich ganz offen, ich wurde auch in Clubs, die hier in Berlin, so das Berghain zum Beispiel, ist dafür bekannt, dass die Schwulenszene sich da gerne aufhält. Ich wurde schon häufig auch von Männern. Aber es ging auch schon so weit, dass sie mir ihre Zunge in den Hals schieben wollten. Oder mich auf der Toilette, und ich bin groß und jetzt nicht gerade ein Schwächling, an die Wand gedrückt wurde von zwei Kerlen. Auch das habe ich schon erlebt. Ne? Also auch von beiden Seiten. Ich will das gar nicht auch jetzt sagen, so, oh, aber die Frauen sind genauso schlimm, sondern ne, ist das. Aber ich glaube, das ist der Punkt. Also dir ist das selber schon widerfahren, und ich glaube, dass es für uns extrem schwer einzuschätzen ist, wie vielen Frauen oder auch wie vielen schwarzen Männern, zum Beispiel jetzt in dem Kontext mit dem Pulli, sowas wie Rassismus, sowas wie sexuelle Belästigung im Alltag, in einem Club oder wo auch immer, jeden Tag widerfährt. Und das halt sowas wie, er hat mich geküsst und ich hab mich sexuell belästigt gefühlt, vielleicht dann einfach nur der letzte Tropfen auf den heißen Stein ist von einem ganzen Abend, wo ihr noch einen Bauarbeiter hinterher gepfiffen hat und wo sie noch drei ungewollte Dickpics auf dem Handy geschickt bekommen hat und so weiter. Also ich glaube, deswegen ist es schwierig zu sagen, so, ja, du darfst nicht Teil davon sein, darfst den Hashtag nicht nutzen. Aber es ist ein super schwieriges Thema, weil es gibt halt beide Elemente. Ich hätte gerne dazu aufgerufen, ihn bewusst zu benutzen. Also, dass man sich vorher überlegt, wenn ich ihn benutze, was sagt das aus, was bedeutet das? Denn ich glaube, dass das auch wie bei Shitstürmen das ja auch passiert, dass du dich in so einer Welle mitreißen lässt, gar nicht mehr mitdenkst, worüber hasse ich jetzt gerade? Egal, alle machen es, also mache ich es auch. informiere mich nicht und dass halt eben viele nicht informiert waren, dass viele nicht darüber nochmal nachgedacht haben, was macht das Nutzen. Es ist sicherlich gefährlich zu sagen, das auch von mir zu generalisieren, zu sagen, so, das ist, sollte man da nicht machen, wenn. Müsst ihr überlegen, aber jetzt ist eh diese Flut auch vorbei. Ich finde das aber auch wichtig, um nochmal auf die Golden Globes zurückzukommen, wichtig, dass es da aufgegriffen wurde. Wichtig auch, dass es von eben so mächtigen Personen aufgegriffen wurde. Jetzt ist ja die Debatte tatsächlich, ob Oprah Winfrey Präsidentin wird. Das fand ich auch so gut, sie wäre auf jeden Fall fähiger als Trump. Aber das ist so ein Ding, da habe ich auch viele Artikel zu gesehen, wo also auch die Weiß oder so Artikel geschrieben hat, so, ich kann es nicht fassen, dass ich euch erklären muss, warum es keine gute Idee ist, dass noch irgendein Celebrity jetzt versucht, Präsident zu werden. Weil ja, es wäre halt eine Demokratin, die das macht. Und ja, sie ist vielleicht nicht dement, aber trotzdem ist sie keine politisches Mastermind. Ich meine, was soll sie machen? Allen Staatsoberhäuptern der Welt Bücher schenken, oder? Also, ja, wobei, ich fand das Argument ein bisschen schwach, so, weil sie in der Weiß geschrieben hatten, dass sie ja deswegen nicht dafür fit sei für das Amt, weil sie ja zum Beispiel über die Agrarpolitik nichts wüsste oder auch was das Gesundheitswesen darüber angeht. Die meisten Politiker sind auch relativ unfähig. Und genau das wollte ich sagen. Dafür hast du A, deine Spezialisten. Und wenn du dir das derzeitige Oberhaupt der USA anguckst oder der Welt, wie es manche ja glauben, also der hat ja gar keine Spezialisierung in irgendwas. Sie wäre auf jeden Fall besser als Trump, das stimmt. Ich glaube, es ist trotzdem kein gutes Zeichen. The Rock hat ja auch schon gesagt, dass er irgendwie Kid Rock wollte, glaube ich, auch Präsident werden. Oh, das wäre schön. The Rock und Kid Rock könnten ja Kid Rock Rock. Vice-Präsident 2020. Kid Rock, Präsident Rock. Ich glaube, aber der wollte Republikaner werden. Mr. Rock, und da drehen sich beide um, der andere Rock. Die Chinesen greifen an. Da mache ich ein AKO out of nowhere. Da geht er oben aufs dritte Seil. Ich glaube, wir müssen mal langsam zum Ende kommen. Ja, wir müssen zum Ende kommen. Ich habe eigentlich gedacht, beim ersten Podcast, wir müssen auf jeden Fall kürzer werden. Jetzt sind wir länger geworden als beim ersten Podcast. Mal gucken, wie sich das so einpendelt. Es haben sich ein paar Leute gewünscht, dass wir länger werden. Wir gucken mal, wie sich das einpendelt. Vielleicht nächstes Mal auch nur ein Thema. Ich möchte eine kurze Empfehlung aussprechen. Auf den Golden Globes wurde Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ausgezeichnet als bestes Drama. Frances McDormand hat auch einen Golden Globe als Hauptdarstellerin bekommen. Ich möchte euch den Film wärmstens ans Herz legen. Das ist einer meiner Lieblingsfilme, die ich letztes Jahr gesehen habe. Guck den. Ich habe jetzt auch Shape of Water gestern gesehen, für den Guillermo del Toro ausgezeichnet wurde. Den fand ich leider nicht so gut, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber wenn ihr nur Geld für einen Film habt, schaut Three Billboards. So viel zu mir, von mir. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Mal gucken, wann das ist. Und weiterhin unter Hashtag Lästerschwestern gerne mitreden. Und ja, wir sind jetzt auch auf iTunes und auf Soundcloud und hoffentlich demnächst auch auf Spotify. Genau. Case Freak, melde dich. Es steht immer noch das Angebot. Eine Folge Lästerschwestern mit dir und uns. Tschüss.